الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. Alles Lob gebührt Allah Ta'ala, gerne beenden. Möge der Frieden und der Segen Allahs auf den Gesandten, seiner Familie und seinen Gefährten sein. Ich möchte heute über eine Sache sprechen, inshallah Ta'ala, die mir sehr am Herzen liegt. Und an allererster Stelle möchte ich darüber sprechen, beziehungsweise mich damit ansprechen. Aus welchem Grund? Weil ich oft, Allahu A'lam, merke, dass mein Herz hart ist und ich Allah Ta'ala, Astaghfirullah Al-Azim, nicht richtig dankbar bin. Weil oft ist die Dankbarkeit nicht in meinem Herzen oder auch bei anderen Menschen, sondern nur auf der Zunge. Wie oft im alltäglichen Leben sagen wir, wenn irgendwas ist, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aber es ist teilweise nur ein Ausspruch, der kommt und der nicht manifestiert ist im Herzen. Und das ist eine Art und Weise, die sich bei uns eingeschlichen hat, weil wir uns Allahu A'lam nichts bewusst sind, was die wahre Dankbarkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala ist und wie wir Allah subhanahu wa ta'ala wahrlich danken können. Allah ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin, also er versorgt uns, er ist der Versorger. Und im alltäglichen Leben sehen wir, wie er uns versorgt. Kleines Beispiel, wir stehen auf morgens, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber wer von uns macht Abkar, dankt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Seele zurückgegeben hat. Meine Geschwister im Islam, mir selber fällt es sehr schwer, und wenn ich mich selber begucke, Allahu A'lam, wie oft ich das überhaupt tue. Und der Dank an Allah Ta'ala für seine unzähligen Gaben ist eine der verbindlichsten Pflichten, was Allah Ta'ala im Koran sagt, Surah Luqman, Ayah 14, wir haben dem Menschen im Hinblick auf seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter trug ihn in Schwäche, über Schwäche, und seine Entwöhnung forderte 2 Jahre. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Und zu mir ist die Rückkehr. Allahu Akbar. Und weiterhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was? In der Surah Al-Baqarah, Ayah 152. So gedenkt meiner, damit ich eurer gedenke. Und seid mir dankbar und verleugnet mich nicht. Allahu Akbar. Diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Worte von unserem Schöpfer, Allahu A'lam, auch hier in diesem Punkt, ob sie wirklich, wahrlich von uns gelesen werden oder in unseren Herzen stecken. Die Dankbarkeit heutzutage, meine Geschwister im Islam, ist, yani, in meinen Augen naiv. Aber was ist, wenn diese Dankbarkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala als daiv gerechnet wird für all das, was wir bekommen, tagtäglich? Und wallahi, wir haben Schulden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, inshallah ta'ala. Wenn jemand zu euch kommt und er hat 1 Million Euro, 1 Million, und sagt, gib mir ein Auge von dir, würdet ihr ihm das geben? Würdet ihr ihm das geben, das Auge für 1 Million? Ihr seht diese Millionen auf dem Tisch und wahrhaftig, es gibt diese Menschen, die würden für ein gesundes Auge 1 Million zahlen, nur um selber sehen zu können. Aber an dieser Kleinigkeit seht ihr, mashaAllah, was Allah Ta'ala euch an Rizq gegeben hat. Aber das, Allahu A'lam, ist bei uns Gewohnheit geworden. SubhanAllah. Die größte Tat der Dankbarkeit ist, an Allah Ta'ala zu glauben, die Pflichten der Anbetung zu erfüllen und sich von den verbotenen Dingen, die explizit dargestellt sind, sei es im Koran oder in der Sunna, dass wir uns fernhalten. Das ist ein Akt der Dankbarkeit. Allahu Akbar. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, wir sehen den Islam, verzeiht mir, wenn ich dieses Beispiel gebe, als eine Art Supermarkt. Wir gehen rein mit unserem Einkaufswagen und nehmen uns raus, was schmeckt. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala was gesagt hat? Dass diese Religion vervollkommen ist. Dass diese Religion quasi perfekt ist. Das ist eine Aussage von wem? Von unserem Schöpfer. Und dennoch gehen wir hin und nehmen uns raus, was wir wollen. Und ist das Dankbarkeit? Und subhanallah, die größte Sache ist, die größte Tat der Undankbarkeit, die gibt es nämlich auch. Das ist nicht nur die Leugnung der Botschaft, mit der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sondern dass man sich von dieser Sache abwendet. Und was noch? Wenn wir Ma'siyah begehen, wenn wir bewusst Sünden begehen, ist das die Dankbarkeit? Allahu Akbar, wir beten jeden Tag 17 Mal, inshallah, die beten und sagen in der Surah Al-Fatiha, unter anderem natürlich, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Aber unsere Dankbarkeit ist es, oder sollte es sein, ihm wirklich zu dienen. Aber dienen wir ihm wirklich? Dienen wir Allah subhanahu wa ta'ala wirklich? Ich denke, wir sollten uns das selber fragen und auch immer unsere Herzen versuchen zu öffnen und das im Stillen, Allahu alam, und uns selber zur Rechenschaft ziehen, bevor mit uns abgerechnet wird. Also wie ich gerade erwähnt habe, es ist unsere Pflicht, dass wir die Sünden verlassen. Und das ist auch ein Akt der Dankbarkeit. Allah Ta'ala sagt im Koran, was wird Allah aus eurer Bestrafung machen, wenn ihr undankbar seid und glaubt. Und Allah ist dankend, allwissend. Dankbar sein. Und glaubt. Und Allah ist dankend und allwissend. Dankbarkeit zu zeigen. Und das ist, sieht man, das ist die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Bringt also noch was mit sich, was Großes, nämlich große Belohnung. Und Allah bewahrt damit, wenn wir dankbar sind, die Menschen vor der Bestrafung und hält die unerwünschten Dinge von den Menschen fern. Allah Ta'ala sagt auch, das Volk Lut verleugnete die Warner. Da sandten wir einen Steinregen über sie. Ausgenommen, davon war die Familie Lut, die wir vor dem Morgengrauen erretteten als eine Gnade von uns. So belohnen wir den, hört zu, so belohnen wir den, der dankbar ist. Also Allah Ta'ala zeigt hier nochmal, dass er denjenigen oder diejenigen belohnt, die ihm wahrhaftig dankbar sind. Und was ist noch bei der Dankbarkeit? Wenn wir wahrlich und aufrichtig dankbar sind, so steigt der Rizq, die Gaben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er sagt in der Surah Ibrahim, und da kündigte euer Herr an, wenn ihr dankbar seid, so will ich euch wahrlich mehr geben. Allahu Akbar. Seid ihr aber undankbar, ist meine Strafe wahrlich streng. Subhanallah. Und die Menschen, wenn sie im Jannah sind, also wenn die dankenden Menschen ihre Belohnung und das erfreuliche Leben des Paradies, des Jannah sehen werden, dann werden sie sagen, alles Lob gebührt Allah, der seine Verheißung an uns erfüllt hat und uns die Erde, Landschaft zum Erbe gegeben hat, sodass wir im Paradies wohnen können, wo immer es uns gefällt. Wie schön ist also der Lohn derer, die dafür vorgesorgt haben. Also das möchte ich hier nochmal inshallah ta'ala unterstreichen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht alleine gelassen. Er hat uns in allen Richtungen Hinweisschilder gegeben. Sei es durch den Koran oder die Sunna vom Propheten, von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das Danken, meine Geschwister im Islam, ist eine Eigenschaft Wem? Von den Propheten, von den Gesandten und von den frommen Dienern Allahs. Und inshallah möge Allah Ta'ala uns zu diesen frommen Dienern machen. Und er sagt in der Surah Al-Isra: O ihr Nachkommen derer, die wir mit Nuh trugen, er war wahrlich ein dankbarer Diener. Allahu Akbar. Meine Geschwister im Islam, das Hauptsächliche bei der Dankbarkeit ist, dass man Allah Ta'ala Lob preist, Allah preist und von seiner Gunst spricht. Er sagt und spricht überall von der Gnade deines Herrn. Subhanallah. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Liebe Allah, beziehungsweise Liebe Allah vom ganzen Herzen, also vom ganzen Herzen für die Gnaden, mit denen er dich überschüttet hat. Und es ist jetzt die Frage, tun wir das wirklich? Und wenn ich mich oft selber betrachte, sehe ich viele Dinge in meinem Leben als selbstverständlich. Sehe ich viele Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala als selbstverständlich. Subhanallah. Und das ist eine Sache, die mir persönlich große Angst bereitet. Weil dies stellt wieder eine Art Undankbarkeit dar. Und das kleinste Geschenk, Allahu a'lam, was ich jeden Tag bekomme, ist was? Ein Atemzug, subhanallah. Aber selbst diesen Atemzug sehe ich als selbstverständlich. Und manchmal sage ich mir auch, das Leben steckt in einem Atemzug. Erst wenn du keinen Atem mehr bekommst und du noch Luft trinkst und nach Luft schnappst, dann weißt du, wie viel wert so ein kleiner Atemzug ist, der dir kein Mensch auf dieser Welt geben kann. Kein Mensch kann dir diesen Atem geben. Deswegen sollen wir Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr dankbar sein. Aisha radiallahu anha überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr lange Nachtgebete verrichtete, bis seine Füße angeschwollen waren. Sie sagte zu ihm: Ya Rasulullah, du machst dies, obwohl deine vergangenen und zukünftigen Sünden vergeben worden sind. Und hört, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dazu sagte: Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Allahu Akbar, überliefert bei Bukhari. Allahu Akbar. Wie sind wir? Sind wir so dankbar? Danken wir Allah Ta'ala für seinen Rizq? Danken wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir leben, dass wir wieder diesen Tag erleben dürfen? Nutzen wir diesen Tag für die Ibadah bei Allah subhanahu wa ta'ala? Nutzen wir diesen Tag, um inshallah ta'ala einen besseren Adab, Akhlaq zu bekommen? Nutzen wir diesen Tag, um unsere Eltern mehr zu würdigen, ihnen mehr Andacht zu geben? Oder hat uns das Dunya so eingenommen und sind wir so und hängen wir so am Dunya, dass wir alles vergessen, dass wir sogar den Schukr an Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Allahu a'lam. Aber das ist eine Sache, vor der ich sehr, sehr viel Angst und Respekt habe. Ich will eine Kleinigkeit einfügen. Ich war vor kurzer Zeit in Medina Munawwara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und selbst wenn ich es ausspreche, vergesse ich immer Allah dabei zu danken. Aber Alhamdulillah, durch diese Sitzung hier, durch so einen Ermahnungskreis, komme ich selber darauf, mal wieder Allah subhanahu wa ta'ala zu danken. Und wir haben einen Trauerzug begleitet, beziehungsweise zwei Leute begraben. Und dann, Allahu Akbar, kam uns die Idee, dass wir uns selber in ein Grab mal reinlegen, wie das sein wird. Und subhanallah, Allahu Akbar, ich danke Allah für diese Erfahrung. Und vielleicht das nächste Mal, wenn ich diese mache, habe ich nicht mehr die Kraft, die Leiter zu erklimmen, um rauszugehen. Das war ein Gefühl, wenn ich darüber rede jetzt, mir kommt Gänsehaut. Die Leute wurden begraben und es ist schon ein sehr, sehr schweres Gefühl, wenn man sieht auch, wie schnell das das Leben zu Ende geht. Und ich glaube mir, ich habe in meinem Leben schon mehr als 200 toten Menschen gearbeitet. Junge, Alte, Gesunde, Kranke, Leute, die Sportler waren, Leute, die Geld haben. Und wir denken, dass wir zufrieden sein können, wenn wir so sind wie die. Und wir denken das im Unterbewusstsein. Weil wer denkt nicht an Fluss, an Geld? Wer denkt nicht an die Bequemlichkeit? Wir alle haben das in uns drin. Und das ist so ein Scheitan. Und was veranlasst uns das? Dass wir zum Beispiel Sünden, die wir haben, nicht abstellen. Oder Dinge, indem wir das, die wir uns vornehmen, oder was weiß ich, rausschieben. Also to sweep begehen. Also wir schieben diese Sachen raus und denken, ja, morgen, bukra, morgen, bukra, bla bla bla, habe ich das gesagt. Aber subhanallah, wenn man an diesen Gräbern ist, dann dreht sich das in dem Moment. Ich bin dann rein, bin die Leiter runter. Da habe ich die Brüder oben gehört, wie sie sprechen. Alleine, dass man unten erstmal steht. Ach, das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und dann denkst du dir, Allahu alam, vielleicht werde ich irgendwann auch da unten sein. Aber wie ist das Gefühl? Wie wird das sein? Diese Enge im Grab. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann doch mich hingelegt und bin dann in dieses Loch so reingekrochen, richtig? Und habe dann quasi die Erde genau über mein Gesicht gehabt und habe versucht, mir vorzustellen, wie das sein wird, wenn ich tot bin, Allahu alam. Also nochmal zurück, verzeiht mir, ich muss sagen, im Grab drin. Wenn ihr dann drin seid und ihr hört die Stimme, und ich habe die Stimme gehört von den Brüdern, ja, dass sie irgendwas gesagt haben, ich habe mich in dem Moment daran erinnert, wie wird es sein, wenn ich drin liege, subhanallah, und du kannst nicht mehr raus, in dem Moment habe ich erstmal, ich habe Gefühlsschwankungen gehabt. Ist es so, wenn ich dort liege, Allahu alam, dass es Allahu alam, weit wird mein Grab und so weiter und so fort? In dem Moment habe ich mich für 2 Sekunden wohlgefühlt, weil ich war auch in dem Moment relaxed. Und dann habe ich dann gedacht, wie wird es sein? Sind meine Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen? Bist du ein dankbarer Diener oder nicht? Allahu Akbar. Sofort habe ich mich rausbegeben. In dem Moment kam auch irgendwie, nicht, dass es doch einstürzt oder so, weil das ist auch so eine Sache, du bleibst nicht wirklich da drin. Allahu Akbar. Und bin dann wieder raus. Und wenn du dann oben ankommst, Wallahi, du weißt es zu genießen, dass du deine Füße bewegen kannst, dass du deine Gliedmaßen bewegen kannst, dass du gucken kannst, dass du riechen kannst und dass dein Herz schlägt. Und da sollst du Dankbarkeit zeigen. Und zeigen, nicht indem, Allahu alam, du das mit der Zunge zeigst, sondern Allahu alam, dass du das mit den Taten zeigst, mit dem Herzen zeigst, mit deiner ganzen Art, mit den Ibadas und diese ganzen Sachen, dein ganzes Leben, inshallah, ausrichtest in den Gesetzen und Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgetragen hat. Was ich noch sagen wollte zu dem Hadith vorhin, den ich erwähnt habe, von Bukhari, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Aus diesem Hadith wird erkenntlich, dass das Vollbringen von rechtschaffenen Taten eine Handlung ist, mit der man seine Dankbarkeit Allah Ta'ala gegenüber zeigt. Die Dankbarkeit bringt auch mit sich, dass man die Gaben für Dinge benutzt, die Allah Ta'ala zufrieden stellt. Wie viele Menschen, Allahu Akbar, haben Geld und haben dies und haben das von Allah Ta'ala bekommen? Und sie denken, das ist eine Na'ma, benutzen diese Sachen aber in Haram. Und gehen wir mal nicht von den materiellen Dingen aus, sondern von den physikalischen Dingen. Augen, Hände, Füße. Wie viele Leute laufen zu Haram? Wie viele Leute schauen sich Haram an? Wie viele Leute essen Haram? Allahu Akbar, manche von denen, ich will keine Leute verurteilen, sie wissen, dass sie Haram machen, sie wissen, dass sie Haram begehen und versuchen auch nicht gegen ihre Schwächen zu kämpfen und folgen was? Sie folgen ihrem Nafs und nicht, was Allah Ta'ala sagt. Und ist das, Allahu alam, die Dankbarkeit? Die Dankbarkeit für das, was Allah al-Razak uns gegeben hat? Wir müssen das auch mal anders sehen. Wir geben jemandem etwas und derjenige weiß, was ich mag. Und wir geben und wir geben und wir geben und wir geben. Und derjenige macht, was er will. Subhanallah. Und das ist eine Sache, die sehr gefährlich ist. Und deswegen sollten wir uns immer bewusst sein, ob wir wirklich Allah Ta'ala für die Gaben danken, die wir bekommen haben, und diese Gaben auch in seinen Dienst stellen. Wenn der Mensch seine Gliedmaßen in Taten des Gehorsams Allah Ta'ala gegenüber einsetzt, Allahu Akbar, so hat Allah die Gunst, diese Gliedmaßen zu erhalten. Und wir haben ihm damit gedankt. Aber wenn er sie nicht für Dinge benutzt, die Allah Ta'ala zufrieden stellt, das sollt ihr wissen, so hat er ihm nicht für diese Gaben gedankt. Und Allahu A'lam, sondern vielmehr den Krieg gegen Allah Ta'ala und seinen Gesandten geführt oder angefangen oder begonnen. Wenn ein Muslim sein Vermögen in Dingen ausgibt, die Allah gefallen und darauf hofft, hier durch Belohnung von Allah Ta'ala zu erlangen, so hat er ihm damit wirklich gedankt, also mit der Absicht. Wenn er jedoch in Sünde diese Sachen braucht, so ist der ganze Segen damit verloren gegangen. Allahu Akbar. Was ich damit noch sagen möchte, ganz kurz. Wie gesagt, ich habe viele Menschen gesehen, die gestorben sind, und ich selber habe große Angst, dass ich ein undankbarer Diener bin. Und wenn ich euch das wirklich von erster Quelle sagen darf, wir haben es immer im Fernsehen gesehen und im Film oder Nachrichten. Ich habe an 200 toten Menschen, über 200 toten Menschen gearbeitet. Es waren Menschen, die so aus dem Leben gewesen waren, wo keiner gedacht hat, dass derjenige gehen wird. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Eine Frau, kerngesund, 26 Jahre, hat einen kleinen Sohn gehabt. Bis heute weiß kein Mensch, warum diese Frau einfach morgens nicht aufgewacht ist. Ich habe einen 16-jährigen Jungen am Basketballspiel, hat gespielt. Kerngesund. Tschüss Mama, tschüss Papa, ich spiele Basketball spielen. Und er kam nie wieder zurück. Subhanallah. Ich will gar nicht davon reden, wie undankbar manche Menschen sind, was andere Menschen bereits getötet haben durch diese Undankbarkeit im Leben. Weil wenn der Mensch undankbar ist, entwickelt er was? Unzufriedenheit. Und wenn der Mensch unzufrieden ist und nicht stark dient, kann es sogar sein, Allahu Akbar, dass er sich das, was sein Herz begehrt, an Material oder Gelüsten, sich diese Sache mit Gewalt holt. Und das ist eine Sache, weil die Menschen keinen Sabr und keine wahre Dankbarkeit haben. Und ich persönlich habe Angst, dass mir diese Sache auch irgendwann widerfahren wird. Dass ich undankbar sein werde und dass ich auch nicht darüber nachdenken werde, wie vergänglich dieses Leben ist. Und obwohl ich, und ich sage das wirklich, so viele Tote gesehen habe und viele Fälle noch in meinem Kopf rumschwirren, ich müsste eigentlich vielen Menschen voraus sein in dieser Hinsicht. Ich müsste eigentlich absolute Angst in mir tragen, tagtäglich. Aber ich trage sie nicht in mir, Allahu Alam. Zeitweise schon. Zeitweise trage ich diese Angst in mir. Aber manchmal glaube ich, dass diese Waswas vom Shaitan, Adwallah, so stark ist, er lässt mich selber diese erlebten Dinge, die ich gesehen, die ich gerochen, die ich gefühlt habe, vergessen. Ich bin manchmal zerstört wieder nach Hause gegangen. Ich habe einmal einer Frau das Kind wegnehmen müssen. Das Kind ist gestorben. Die Frau war hochschwanger. Der Mann war auf einer Geschäftsreise. Und Allah wollte, dass dieses Kind stirbt. Diese Frau ist über die Straße gefahren. Mein Sohn, dies, das. Wenn ihr das mitbekommt, in dieser Emotion, wenn ihr das seht, auf einmal kommen Psychologen, versuchen diese Frau zu betreuen. Und ich bin hin und im Kinderzimmer, man riecht diesen Penatengeruch. Allahu Akbar. Man riecht diesen Penatengeruch, man riecht dieses Baby, Jannah. Wir haben Allahu Akbar. Und es liegt da und ich muss das ausziehen und gucken, ob vielleicht, es ist auch so, gibt es Menschen, die ihre eigenen Kinder umbringen. Also was muss man machen? Muss das Baby in die Augen gucken, dies, das und so weiter und so fort, um auszuschließen, dass ein Gewaltverbrechen war. Allahu Akbar. Diese ganze Sache hat mich so fertig gemacht, ich brauchte nachher diese psychologische Behandlung. Weil man kommt auf diese Sache nicht klar. Aber dennoch, und das sind kleine Sachen, die ich gesehen habe. Wollen wir auch nicht von anderen Dingen reden. Eine Schwester zum Beispiel. Alhamdulillah, Hijab, dies, das, Ramadan. Nach dem Fastenbrechen. Wallahi, sie ist von der Bahn erfasst worden. Ach, ich war drumherum. Ich bin kaputt gegangen. Ich kriege gerade die Gänsehaut. Jetzt, Alhamdulillah, wenn ich mit euch darüber rede, kommt diese Sache rüber. Und ich danke Allah, dass ich hier sitzen darf und über Dankbarkeit sprechen darf. Ich danke Allah, dass ich jetzt gerade mir bewusst bin, dass ich Allah danken darf. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns das Bewusstsein da ist. Und was ist, wenn wir in einem Moment sterben, der kommt, wo wir nicht stark genug sind, wo uns das nicht bewusst ist und wir haben ganz andere Faxen im Kopf. Und so sind wir. Jeder kennt es aus seiner Geschichte. Was hatten wir für Faxen bekommen? Neues Auto, dies, das, dies, bla, bla, ich muss das haben und so weiter und so fort. Und das Schlimmste ist, wenn wir in Raffler gehen. Und das tun wir in dem und wenn wir Allah nicht danken. Sogar wenn wir Abkar vergessen, das ist eine Art der Dankbarkeit, diese Liebe. Aber wir machen das sehr selten. Und guck mal, wir müssen uns selber daran erinnern. Und für ihn auch. Hast du Abkar gemacht? Ja, ich habe nicht gemacht. Subhanallah. Alhamdulillah, lahya, dies, das, bla bla. Aber steckt hier drin noch Allahu alam. Es ist manchmal leer. Und diese Waswas vom Shaitan ist da. Und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht alleine gelassen. Ja, die nach Koran und Sunnah, Koran und Sunnah. Aber was arbeiten wir damit? Subhanallah. Wir fragen Allah ta'ala jeden Tag 17 Mal. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guck mal. Dann manchmal denke ich, ich bin Heuchler. Ja, Allah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Hat Allah mir Sirat al-Mustaqim gegeben? Ja, er hat mir gezeigt, was Hak ist. Hak kann ich finden in Kitabullah und in der Sunna. Aber ich gehe immer noch nicht Sirat al-Mustaqim. Subhanallah. Und deswegen, meine Geschwister im Islam, nutzt die Zeit aus. Und ich sage es euch wirklich. Beeilt euch. Beeilt euch, dass euch bewusst ist. Alaikum salam. Beeilt euch, dass euch, bis euch bewusst ist, dass ihr dankbar sein sollt. Und wenn euch das bewusst ist und wenn das auf der Zunge liegt, versucht es von der Zunge in euren Kopf zu bringen, dass es ein Wissen da sein soll. Und wenn das Wissen da ist, versucht es in euren Herzen reinzubringen und bittet Allah Ta'ala darum, dass er euch was gibt, Basira, dass ihr mit dem Herzen sehen könnt. Weil ich habe damals gedacht, ich sehe alles und ich bin cool, Jack Mac und was weiß ich, ist so. Aber was habe ich gesehen? Dhulma. Dunkelheit habe ich gesehen. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala jetzt wieder. Alhamdulillah, habe ich schon mal gesagt, weil wenn wir so sitzen, wir machen diese Ermahnungskreise. Ich danke ihm, wallahi, dass ich ihn kann. Wallah. Aber das Problem ist, ich gehe gleich um die Ecke, dann kommt mir ein dickes Auto entgegen. Wahrscheinlich kommt Shaitan wieder. Na, hast du keine Lust auf so ein Auto? Hast du nicht Lust auf so eine Kiste? Ist so. Und das ist die Sache, wie voneinander auch abhängt. Dass wir uns ständig klar machen. Achi, sei dankbar. Achi, guck, was Allah dir gegeben hat. Wie viele von uns klagen zu Allah? Jeden Tag hörst du klagen. Was ist mit den Geschwistern in Palästina, in Afghanistan und überall? Allahu Akbar. Was ist mit denen? Ich habe letztens eine Frau gesehen, die lag 7 Jahre, die liegt seit 7 Jahren im selben Zimmer, im selben Bett. Und wisst ihr was? Sie kann nur ihre Augen bewegen. 7 Jahre. Du bist gefangen in deinem Körper. Allahu Akbar, was hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben? Und wir nutzen diese Zeit nicht. Wir spielen mit unserem Kapital. Und ich habe Angst davor. Und ich brauche meine Geschwister im Islam, dass sie mich ermahnen. Und ich will auch für meine Geschwister da sein. Dass ich sie ermahnen kann. Aber diese Sache ist heutzutage sehr, keine Ahnung, wir lassen uns von jeder Sache ablenken. Und wir wollen die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, aber wir halten uns nicht an Koran und Sunna. Und ist das die Dankbarkeit? Frag mich, halte ich mich an Koran und Sunna? Ich probiere es, aber Leute, da brauchen wir nicht große Reden zu schwingen. Viele von uns sehen aus wie Allahu Alam und tragen Bad und weißes Jalabiya, aber was ist unter dem Jalabiya? Allahu Alam, viele von uns haben vielleicht ein schwarzes Herz. Und das ist eine Sache. Ich sag euch, ich würde am liebsten 10.000 Stunden drüber reden, was ich gesehen habe. Ich müsste eine Sache auf den Tisch legen. Die kann uns auch passieren. Zum Beispiel habe ich gesehen, und das ist nur ein 14-jähriger Junge die Kehle durchgeschnitten. Warum soll das unseren Kindern nicht passieren? Sogar dieser Typ, Adwallah, hat was gemacht? Hat von dem Kind, wenn ich sagen darf, die Hoden entfernt. Ich habe diese Sache gesehen, diesen Tatort. Bis heute komme ich nicht klar darauf. Wir sollen Allah dankbar sein für jeden Schritt, den wir machen. Und wir sollen Allah dankbar sein für jeden Atemzug und für jede Möglichkeit, wo wir uns selber verändern können. Und wir sollen nicht erstmal versuchen, überall Hass zu entwickeln, dies und das. Wir sollen erstmal versuchen, mit uns selber zu arbeiten und dass wir Brüder untereinander uns selber festigen im Dien. Es kann nicht sein, dass wir reden über den, das ist zum Scheitan, weil dadurch vergessen wir was? Unsere eigenen Sünden. Wir sehen unsere eigenen Sünden nicht, Allahu Akbar. Und das ist auch ein Zeichen, wie nah sind wir bei Allah, Allahu Alam. Weil Allah Ta'ala, Allahu Alam liebt denjenigen, er zeigt ihm seine Fehler, seine Sünden, damit er sich verbessern kann. Und Allahu Alam, ich weiß nicht, ob Omar Khattab das war, hat gesagt, dass das größte Geschenk, was ihm einer geben kann, ist das, wenn er ihm seine Fehler zeigt. Und das war wer? Amir al-Mu'minin. Und wer bin ich? Ich bin ein Clown hier. Und das ist eine Sache, subhanallah. Diese Umma braucht die Umma. Diese Umma braucht die Bruderschaft. Und nicht dieses Gerede über dies, über das, über Ikhtilat, über diese Meinungsverschiedenheit. Der hat das gesagt, dies und so weiter und so fort. Nee, das macht mich total verrückt. Ich kann da keine Stärke bekommen. Anstatt man hingeht von jedem, was nimmt? Die Stärke. Und das ist auch so. Heutzutage nutzen wir nicht die Stärken von unseren Brüdern oder von denen, die da waren. Der eine hat die Stärke da, weil er diese Erfahrung hat, der andere hat sie da. Und Allah hat uns diese Leute, inshallah, als Mittel gegeben, damit wir, inshallah, uns gegenseitig unterstützen und im Team weiterkommen. Aber was machen wir aus Dankbarkeit, aus wahrer Dankbarkeit? Der ist dies, der ist das, der ist Allah, der ist falsch und so weiter und so fort. Ist das wahre Dankbarkeit? Das müssen wir uns selber fragen. Und selber neigen wir auch dazu, dass wir uns selber oft zu tun. Ah ja, der und so weiter und so fort. Und was ist das, wenn wir uns mit diesen Sachen beschäftigen? Wir vergessen was, wo ich vorhin schon das erwähnt habe. Den Atemzug, der das kleinste Geschenk ist, den wir jeden Tag von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und wenn wir mal die Wahrung schlagen und so weiter und so fort, wie viele Menschen von uns können Koran auswählen und das? Ach, ich bleibe zum Beispiel an einer Sache hängen. Ich zum Beispiel Abdakafir, Al-Hakum und Takafir, Hatta Suchtum und Makadim. Ach, alleine wenn du das noch zu uns erklären lässt. Das Streben nach mehr lenkt euch ab, bis dass ihr eure Gräber wisst. Ach, wir müssen Allah Ta'ala dankbar sein, er hat uns. Das ist sogar niedergeschrieben, Ta'Allah. Wir haben Werkzeug bekommen. Wir nutzen es nicht und anstatt dass wir Allah dankbar sind, benutzen wir Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala auf dem Haus. davor bewahren, dass wir tiefer in die Sache reingehen. Denn die ständige Undankbarkeit ist eine Sache meines Erachtens, eine große Ablenkung, eine große Sünde ist. Und wenn die Undankbarkeit zur Gewohnheit wird, ist es Allahu Alam Khatar Jidda, sehr gefährlich. Deswegen bitte ich euch, inshallah, stets Allah subhanahu wa ta'ala danke, dass euch das mal bewusst ist. Dass, wie ich gesagt, ein kleines Beispiel, ich komme jetzt, ich nehme meine Hand und nehme es auf deine Nase, dann ich halte dich fest, du kriegst kein Licht mehr. Was Allah ta'ala jedem Atemzug gibt. Und uns geht es schlecht. Möge Allah uns von Dank machen. Verzeiht mir, wenn ich was Falsches gemacht habe.